Wie verbreitet solche Praktiken sind, lässt sich kaum nachvollziehen. Aber dass Berichte über Menschenrechtsverletzungen, auch gegen Indigene, den Naturschutz in die Kritik und Verantwortliche in Erklärungsnot gebracht haben, steht außer Zweifel. Nicht zuletzt durch solche Exzesse ist mittlerweile klar, die Vorstellung exklusiver und ausschließender Naturräume ist heute nicht mehr zeitgemäß und tolerierbar. Dazu kommt noch der Vorwurf des Kolonialismus. In Afrika hatten einige der ersten Naturschutzgebiete oftmals einen Hauptzweck: Tierpopulationen für weiße Aristokraten und Hobbyjäger zu reservieren und die Einheimischen möglichst auf Distanz zu halten. Meist erhielten diese weder Jagd- noch Landrechte. Stattdessen konnten sich die europäischen Eliten in der atemberaubenden Natur Afrikas vergnügen. In diesem Geiste sind diverse Naturschutzgebiete und Parks dort entstanden. Und bis in unser Jahrhundert hinein gilt die Großwildjagd in bestimmten Kreisen als ein beliebter Freizeitspaß. Prominentestes Beispiel ist der ehemalige spanische König Juan Carlos. Seinen jahrzehntelang untadeligen Ruf als Hüter und Verteidiger der spanischen Demokratie verspielte er unter anderem durch seinen Lebenswandel, zu dem auch die Jagd gehörte. Sein Hobby als Jäger von Elefanten in Afrika, am liebsten in Botswana, kam durch Zufall ans Licht. Er hatte sich nämlich bei einer königlichen Safari in Afrika eine Hüfte gebrochen und musste ausgeflogen werden. Es sind solche Episoden, die den Vorwurf des Kolonialismus im Naturschutz nähren und deshalb Misstrauen hervorrufen. Pikantes Detail: Juan Carlos war auch noch Ehrenpräsident der spanischen Abteilung des WWF. Umweltschutz und Jagd schien ihm kein Widerspruch zu sein. Das sah der WWF anders und erkannte ihm den Präsidententitel kurz nach Bekanntwerden der umstrittenen Elefantensafari rasch ab. Auch Donald Trump Jr. zeigt sich gerne mit Tieren, die er in Afrika geschossen hat. Es gibt Bilder von ihm mit toten Elefanten, Krokodilen oder Büffeln. Einem Elefanten schnitt er sogar den Schwanz ab und posierte mit Schwanz in der einen und Messer in der anderen Hand vor der Kamera.